15. Kapitel. Status, Rang und Dominanz. Warum sehnen sich Menschen nach Hierarchie? Die Autoritären und die Anti-Autoritären. Wer Macht hat, hat das Sagen. Diese Verbindung spiegelt sich in den Metaphern wider, mit denen wir über Macht sprechen. Wer gehorcht, der hört auf jemanden. Und wem etwas gehört, der hat Verfügungsgewalt darüber. Die etymologische und inhaltliche Nähe zwischen Hören, Gehören und Gehorchen findet sich in vielen indogermanischen Sprachen. Nur wenn jemand Ansagen macht, hat eine arbeitsteilige Gruppe oder Gesellschaft eine Struktur. Genau das regelt das Prinzip der Autorität. Schon John Stuart Mill, einer der Gründerväter des Liberalismus, hat im Jahr 1859 festgestellt, dass neben Fortschritt auch Ordnung und Stabilität Grundbedürfnisse des Menschen sind. Wie gesagt, unterscheiden wir uns aber darin, wie wichtig uns Hierarchie ist, also Ordnung in der vertikalen Rangfolge. Die Sehnsucht nach Autorität ist unter Konservativen stark und am rechten Rand extrem ausgeprägt. Aber auch die Linken und die Liberalen sind nicht immer frei davon. Ein alltägliches, aber tiefgreifendes Autoritätsmerkmal liegt in der Anrede mit Höflichkeitsformen, beispielsweise in Sprachen wie dem Deutschen oder dem Französischen. Wir siezen all jene, die horizontal entfernt sind, weil wir sie nicht kennen, und jene, die vertikal entfernt sind, wenn sie über uns stehen. Schüler siezen Lehrer und Arzthelferinnen siezen Ärztinnen, während Sie geduzt oder mit dem Hamburger Sie, also Vorname plus Sie, angesprochen werden. Im Großbürgertum war es bis in das 20. Jahrhundert hinein noch üblich, sich von seinen Kindern siezen zu lassen. In sehr traditionalistischen Regionen der Welt ist das heutzutage noch verbreitet. Der Geschäftsführer des neurechten Verlags Antaios, Götz Kubitschek, und seine Frau Ellen Kosica siezen sich in gemeinsamen Interviews. Das ist sehr wahrscheinlich eine Inszenierung und entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn es verfehlt die Grundidee des Siezens, da sich die Eheleute gar nicht sozial fremd sind und die Anrede auch keine Asymmetrie ausdrückt. Die Botschaft jedenfalls soll auch hier lauten: das Formale, also die Autorität, ist entscheidend.